in allen Gassen. Wirst nichts verpassen, rennst allem und jedem hinterher, schnaufst fremde Ideen, die dir nicht zustehen, denn dein Kopf ist völlig leer. Du machst es nicht!